ein, kann so romantisch sein, mit dir auf einer Bank im Mondenschein. Ganz leise klingt Musik, erzählt uns Wein vom Glück, und schon versinkt die Welt im Augenblick. Ja, so gehen die Stunden wie ein Traum vorbei, und dann schlägt die Tonuhr mit einem Mal halb zwei. Ein kleines Stell dich an wird unvergesslich sein, wenn du mir heut gestehst, mein Herz ist dein. Vergesslich sein, wenn du mir heut gestehst, mein Herz ist dein.